Miteinander sprechen. Übung 8. Hören Sie den Text. Antworten Sie auf die Fragen. Die Deutschen reisen gern. Ihre Reiseziele im Ausland sind die USA, die Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich und Österreich. Viele Deutsche verbringen ihren Urlaub in Deutschland. Sie fahren in die Alpen, in den Harz, in die Sächsische Schweiz oder an die Nord- und Ostsee. In den Ferienorten gibt es viele Hotels und Pensionen für die Gäste. 1930 hatten die Deutschen nur einen Urlaub zwischen 5 und 15 Tagen. 1974 schon von 18 Tagen. Und heute gibt es in Deutschland Urlaub bis zu 6 Wochen.